Top 5, die Kinocharts-Kolumne. Heute wird Tim Burton 60 und für Hartwig Tegler ist das die Gelegenheit, in den Top 5 einen Streifzug durch das Werk von Tim Burton zu unternehmen. Ein Streifzug, bei dem nicht ganz klar ist, ob er in der Kindheit oder dem Erwachsenenleben von Tim Burton beginnt, endet oder alles umgekehrt. Würden Sie jetzt den Film starten? Das ist eine lange Geschichte, mein Schatz. Bitte erzähl sie mir. Just keep to your passion and just do what's... Whatever form, drawing, music, film, whatever. Behalte sie, deine Leidenschaft, ob Malen, Musik, Film, behalte sie. Just keep your own passions going that way. Na schön, machen Sie den Film. In 3 Tagen will ich das Drehbuch haben, ab Montag in der Woche wird gedreht. Platz 5, Mars Attacks, 1996. Außerirdisches Leben. Vom Mars genauer gesagt. Mars Attacks ist eine Hommage an die Alien- und Science-Fiction-B-Movies der 1950er Jahre und an die Sammelkarten aus den Kaugummipackungen der Kindheit von Tim Burton. Ich grüße euch. Hier spricht der Botschafter des Mars. Spricht's und grillt mit seiner Laserwaffe die Friedenstaube. Kurzum, es ist wie das sorgfältige, mit extremer Präzision, mit Lust und Liebe, Leidenschaft sowieso Bauen einer Sandburg, zu dem natürlich dazu gehört, mit der großen Gießkanne am Ende das monumentale Bauwerk zu zerstören. Und wer rettet am Ende die Welt vor der Apokalypse durch die Mars-Aliens? Kinder und Jugendliche, ausgestattet mit dem Geist hemmungsloser, kindlicher oder adoleszenter Anarchie. Große Kinoerzähler haben die Kindheit, ihre Bilder, ihre Traumata und Glücksmomente immer im Gepäck. Was aber ist stärker, die Realität oder die Erzählung über sie? Und wie soll man im Kino den Unterschied denn überhaupt ausmachen? Das fragt Tim Burton immer. Also, es geschah in den Sümpfen bei Ashton. Platz 4, Big Fish, 2003. Deine Mama hat gesagt, die Geschichte darf ich dir nicht mehr erzählen. Da kriegst du Albträume. Aber ich hab keine Angst. Der Vater erzählt dem Sohn von dessen Kindheit an immer wieder Geschichten. Doch je größer der Sohn wird, umso größer wird auch sein Misstrauen. Alle Welt liebt diese Geschichte. Ich liebe sie nicht. Das Realitätsprinzip übernimmt beim Sohn das Regime. Aber am Ende, als der Vater gestorben ist, kommen die fiktiven Gestalten aus seinen Erzählungen, der große Mann, die siamesischen Zwillinge oder der Werwolf, sie kommen zur Beerdigung. Die Fantasie ist eben keine Lüge über die Welt, sondern nur die Wahrheit einer anderen Realität. Platz 3. Edward mit den Scherenhänden, 1990. Und aus dieser anderen Realität können auch Wesen ins Hier herübertreten. Edward, der künstliche Mann, der, weil sein Schöpfer vorzeitig starb, da, wo unsere Hände sind, Scheren hat. Edward, das Wesen aus dem Schloss über der Stadt, findet hier gar Leute, die ihn ermuntern. Hör zu, lass dir von keinem Menschen einreden, dass du behindert bist. Doch die tiefe Melancholie, die von Anfang an in Johnny Depps Ausdruck als Maschinenmensch mit Scherenhänden liegt, verwandelt sich ins böse Drama, sodass Edward am Ende wieder ins Schloss flieht. Das andere bleibt das Fremde, das seinen Platz in der Normalität nicht findet. Doch wie damit umgehen? Weggehen, verstecken, wie Edward? Oder gegen alle Widerstände sein eigenes anderes feiern? Platz 2. Wie Ed. Ed Wood, 1994. Junger, aufstrebender Filmemacher in Hollywood, 1950er Jahre, bietet B-Movie-Produzenten: Ich bin der Richtige für Sie. Sein Talent an, basierend auf... Nun ja. Sie haben gesagt, keiner ist so geeignet wie Sie für das Thema. Wieso? Ich ziehe gern Frauenkleider an. Und in denen wird Edward mitunter auch auf dem Regiestuhl sitzen, bei Filmen wie Plan 9 aus dem Weltall, für die der Begriff B-Movie diverse Kategorien zu hoch gegriffen ist. Tim Burtons Verbeugung vor dem Schrägen und denen, die es mit Leidenschaft leben, findet seinen Höhepunkt in der Begegnung zwischen Edward und Orson Welles. Ach, Mr. Welles, lohnt unsere Mühe sich. Ed? Wenn man eine Vision hat, dann muss man dafür kämpfen. Wer will schon sein Leben lang die Träume anderer verwirklichen? Platz 1, Frankenweenie, 2012. Und diese fantastischen Träume brauchen auf der Leinwand keinen digitalen Overkill. Frankenweenie, schwarz-weiß, Stop-Motion, Puppen, wunderschön. In dieser Verbeugung vor dem Horrorfilm der 1950er Jahre, wir sind also wieder beim Anfang, in der Kindheit Tim Burtons angekommen, steht im Mittelpunkt ein junger Filmemacher. Und weil Victor eben Frankenstein heißt, erweckt er seinen bei einem Unfall umgekommenen Hund natürlich wieder zum Leben und löst so dramatische Ereignisse in der Kleinstadt aus. Wahrscheinlich ist ja der Satz von Victors Eltern über ihren Sohn das Credo, das Tim Burton hier ausspricht, über den Filmemacher Tim Burton. Wie Victor Frankenstein, Schöpfer von Wesen und Welten. Ich will einfach nicht, dass er eigenartig wird. Er lebt nur in seiner eigenen Welt. Aber für uns, die wir auch da hinein wollen, bietet er glücklicherweise den Schlüssel für die Tür immer an. Tim Burton feiert heute seinen 60. Geburtstag. Das war Hartwig Teglers Top 5 Geburtstagsständchen, das Sie wie gewohnt auf unserer Homepage finden, deutschlandfunkkultur.de/vollbild. Und nachhören können Sie alles auf unserer App DLF Audiothek.